الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوق بيت الله دم هان تبلتن دم الأبام مدد بمهاتسيقن وانت الله سبحيزن وانت هايل und Segen seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf seinen Freunden und seinen Anhängern und seinen Familienmitgliedern besonders bis an den Tag der Auferstehung. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und versuchen wollen zu verstehen und bei denen wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns eine Tür des Verständnisses eröffnet, sind die Verse 282 und der Vers 283. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese gleich die ungefähre Übersetzung vor: O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihn gelehrt hat. So soll er denn schreiben und diktieren, soll der Schuldner. Und er soll Allah seinen Herrn fürchten und nichts davon schmälern. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachverwalter es gerecht diktieren. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Wenn es keine Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid. Damit, wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt, es seien es kleine oder große Beträge, mit seiner vereinbarten Frist aufzuschreiben. Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt. Es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen Verkauf abschließt. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen. Wenn ihr es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch und fürchtet Allah, und Allah lehrt euch, Allah weiß über alles Bescheid. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Und wenn dann einer von euch dem anderen etwas anvertraut, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute Pfand wieder aushändigen. Und er soll Allah, seinen Herrn, fürchten und verheimlicht kein Zeugnis. Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft, und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. In den vorherigen Versen, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert hat, zu spenden und uns klar gemacht hat, dass er diejenigen, die für ihn spenden, mit der Absicht, ihm näher zu kommen, mit Ikhlas, dass er sie liebt. Und nachdem er die Eigenschaften beschrieben hat, der Gläubigen unter ihnen, dass sie unter diesen Eigenschaften, dass sie auch spenden, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gewarnt vor dem Gegenteil vom Spenden, nämlich das Zins nehmen und geben, was er beides verdammt hat. Und dann hat er denjenigen auch noch gedroht, diejenigen, die Zinsen nehmen und geben, und wir haben ausführlich erklärt, was das bedeutet. Aber er hat ihnen auch die Tür der Reue geöffnet und er hat sie erinnert an den jüngsten Tag, denn der Glaube an Allah und der Glaube an den jüngsten Tag, das sind die zwei wichtigsten Glaubenspfeiler, der sechs Glaubenspfeiler. Und so werden sie im Koran öfter erwähnt zusammen oder auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam öfter erwähnt zusammen. Nun gibt es eine Möglichkeit für denjenigen, der eben nicht bemittelt ist, nicht genug Geld hat: er kann Schulden auf sich nehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen. Und allgemein gesehen, Schulden auf sich zu nehmen, sollte man versuchen, es so gut wie möglich zu vermeiden. Aufgrund der Konsequenzen, die so etwas mit sich trägt. Es gibt manche Menschen, sie verschulden sich immer mehr und kommen dann nicht mehr aus den Schulden raus. Und nicht nur aus diesem Grund, sondern auch weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Man yakfaru li alla yas'al an-nas shay'a fa atakaffaru lahu bil Jannah." Er sagte: "Wer mir garantiert, oder wer ist derjenige, der mir garantiert, dass er niemals etwas von den Menschen verlangt, dann werde ich ihm das Paradies garantieren." Und dann sagte Thauban radiallahu anhu arda: "Ana, ich, fakana la yas'alu an-nasa shay'a." Dann heißt es die Überlieferung, und dann hat er niemals die Menschen um etwas gebeten. Also überhaupt nichts, weder um Hilfeleistung, noch nicht einmal, wenn irgendetwas umgefallen ist, dass man ihm hilft, das irgendwie aufzurichten oder ähnliches. Und der Hadith ist sahih, er ist bei Abu Dawud und bei An-Nasa'i. Und das ist der eine Aspekt, allgemein gesehen. Allerdings muss man unterscheiden. Und nicht, dass Schulden auf sich zu nehmen, ist nicht immer etwas Verpöntes. Sondern es kann verboten sein. Und es kann, verboten ist es dann, wenn man es Schulden auf sich nimmt, um etwas Verbotenes damit zu tun. Sei es Verschwendung oder anderes. Und es kann sein, dass es eine Pflicht ist, Schulden auf sich zu nehmen, wie zum Beispiel, wenn man dringend Geld braucht, um etwas zu essen oder zu trinken, und man es nicht hat, und leiht dann deswegen Geld aus. Oder bei der Behandlung einer Krankheit, bei der es eine Notwendigkeit ist, um zu überleben, dass man eben Geld nimmt, um die Behandlung zu finanzieren oder ähnliches. Und der Beweis dafür ist, dass eben Schulden nicht immer verpönt sind, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: "Man akhadha amwal an-nas", also wer Geld ausleiht von den Menschen, um yuridu ada'aha, und er möchte es auch zurückzahlen, also wer Geld ausleiht, um es auch zurückzuzahlen, und er will es auch zurückzahlen, addallahu anhu, dem wird Allah die Schulden begleichen. Dem wird Allah für ihn die Schulden begleichen. وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. Und wer dieses Geld von den Leuten ausleiht, es aber nicht zurückzahlen will, das ist die Bedeutung des Hadiths, nicht zurückzahlen will, oder er möchte dieses Geld, wortwörtlich heißt es, demolieren oder zerstören, das heißt einfach verscheuern, das Geld, dann wird Allah ihn auch demolieren und auch dieses Geld dann wird ihn auch zerstören. Und der Hadith bei Bukhari und bei Al-Jami' unter anderem. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Menschen, die Geld nehmen, und den Menschen unterschiedliche Absichten haben. Und je nachdem, was für Absichten sie haben, was sie mit dem Geld machen wollen, ist es verboten oder erlaubt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Geld ausgeliehen, und deswegen ist es ein Beweis dafür, dass das Geld ausleihen an sich eine erlaubte Sache ist. Es kommt eben nur darauf an, wofür man es macht. Und er hat es unter anderem gemacht, um das Essen für seine Familie zu haben, wie wir inshallah sehen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieser 282. Vers, wie wir alle wissen, ist der längste Vers im Koran überhaupt. Ayatul Dain, der Vers über die Schulden. Und als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen, dass er weiß, dass Geldangelegenheiten wichtige Angelegenheiten sind, die sehr oft zu Spaltungen führen unter den Menschen, selbst zwischen den eigenen Familienmitgliedern zu Streit führen kann. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen uns ausführlich dargelegt, sodass wer sich daran hält, ist auf einem guten Weg. Und wer sich nicht daran hält und deswegen Probleme entstehen, wie zum Beispiel eben nicht aufzuschreiben, wenn man Schulden auf sich lädt oder Geld ausleiht, dann braucht er sich selbst nur zu tadeln und niemanden anderes. Allah subhanahu wa ta'ala spricht deswegen auch die gläubigen Menschen an und sagt, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnimmt. Und das ist Dain auf Arabisch, die Geldschuld oder Schuld. Und Schuld bedeutet nichts anderes, als dass einer der beiden Personen, der eine leiht ja Geld aus, oder besser gesagt allgemein Schulden, hat nicht nur mit Geld zu tun, man kann auch andere Sachen ausleihen. Das bedeutet, dass einer von beiden Partnern leistet etwas und der andere leistet etwas, auch aber zeitversetzt. Der andere leistet etwas, zeitversetzt. Das sind Schulden. Oder ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Und diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala ila ajalin musamma, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist, das bedeutet, oder ist ein Hinweis darauf, dass man die Frist nennen muss. Dass man die Frist nennen muss und sagen muss, bis wann man dieses Geld oder dieses Auto oder was auch immer ausleihen möchte, wenn man es ausleiht. Warum? Weil dadurch die Angelegenheit klar wird. Und es reicht nicht aus zu sagen zu einer Person, ich leihe dir das Geld aus und wann zahlst du es mir zurück? Ich zahle es dir zurück, sobald ich wieder Geld habe. Oder sobald damals die Karawane so und so gekommen ist oder ähnliches. Ja, man darf es nicht in Verbindung bringen mit Dingen, die unklar sind. Sondern man muss es festmachen mit einem Zeitpunkt. Ein Tag oder eine Woche, ein Wochentag, nach Wochenanzahlen oder bestimmten Monaten. Und nicht eben unter Bauern vielleicht üblich, sobald die Erntezeit kommt. Das alles gilt nicht. Und das sind Sachen, die man beachten muss, wenn man so etwas aufschreibt. Oder ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnimmt, also, und wie kann man ein Geldschuld aufnehmen? Durch zum Beispiel, das kann bei einem Kauf oder bei einem Verkauf oder bei einer Vorzahlung oder bei einem Kredit sein. Dann schreibt es auf. Und offensichtlich verpflichtend. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass es eben dass man auf jeden Fall das aufschreiben soll, und sie sind sich uneinig. Manche von ihnen haben gesagt, es ist eine Pflicht, und manche von ihnen haben gesagt, man soll es tun. Und sie haben gesagt, diejenigen, die gesagt haben, man soll es tun, oder manche Gelehrte, die gesagt haben, dass man es aufschreiben muss, haben gesagt, man muss es nur aufschreiben, wenn es um größere Dinge geht, wie ein Auto oder ein Haus oder ähnliches. Allerdings, wenn es um kleinere Sachen geht, weniger wert sind, dann braucht man es nicht aufschreiben. Und am besten, man schreibt es auf. Und auch bei Mieten oder ähnliches, in Vermieten muss man auch den Endzeitpunkt aufschreiben. Und es reicht eben nicht, die Sachen offen zu lassen. Das reicht nicht aus. Und wir werden aber gleich sehen, dass es eine Einschränkung gibt. Also allgemein gesehen ist es eine Pflicht, dass man bei Schulden, die man sich aufnimmt, dass man die Sachen aufschreibt. Und wir werden sehen, dass es eine Situation gibt, inshallah, im folgenden Vers, wo man nicht die Schulden aufschreiben muss und wo man keine Zeugen holen muss. Und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Und diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, ist ein Beweis dafür, dass das Schreiben Teil unserer Religion ist. Und dass man es erlernt, ist eine gute Sache, von Allah gelobt. Denn nur dadurch kann man solche Gesetze auch umsetzen. Und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Und gerecht eben, er darf nichts hinzufügen und nichts wegstreichen von dem, was der Schuldner diktieren wird. Und er darf keine Tricks benutzen, und darf nicht betrügen dabei. Denn gerade damals, wenn es nur wenige Leute gab, die schreiben konnten, und angenommen, es war nur ein Schreiber da, und dann der Schuldner und der Geldgeber, beide sind anwesend, beide können nicht schreiben. Der Schreiber könnte schreiben, was er will. Und hinterher käme es dann zu Problemen, und keiner könnte ihm beweisen, dass er tatsächlich etwas anderes geschrieben hat, als ihm diktiert wurde. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihm gelehrt hat. Und das gehört zur Gunst oder zur Dankbarkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Dass man eben das, was Allah einem gelehrt hat, sei es Schreiben oder anderes, für das einsetzt, was Allah liebt. Und das ist die Dankbarkeit, die sich in den Taten zeigt. Denn Dankbarkeit zeigt sich, genauso wie man mit der Zunge danken kann, kann man auch danken in den Taten. Und das ist manchmal viel, viel wertvoller. Und zur Dankbarkeit, dass man schreiben kann, gehört, dass man eben schreibt, nur Sachen schreibt, die halal sind. Nur Sachen aufschreibt, die halal sind. Zum Beispiel eine Sache, die verboten ist, ist zum Beispiel das Bezeugen von Zinsgeschäften Das kann ja durch schriftliches Geschehen oder irgendwelche andere Geschäfte, die verboten sind. Und dann hätte man Allahs Gunst für etwas investiert, was Allah nicht liebt. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihn gelehrt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns hier daran, dass er ist derjenige, der uns alles beigebracht hat, was wir wissen, subhanahu wa ta'ala. Alles Wissen kommt letztendlich von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der dir diese Hände gegeben hat, dass du schreiben kannst. Hätte er sie nicht gegeben, könntest du überhaupt nicht schreiben. Und er ist derjenige, der dir den Erfolg verliehen hat, dass du zum Beispiel in eine Familie geboren wirst, in der dir die Möglichkeit gegeben wird, dass du so etwas lernst und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Gründe und Ursachen dafür, die dazu letztendlich dazu führen, dass man dann überhaupt schreiben kann. Ist nicht einfach so, dass man es lernt und das war's. Und dazu gehört auch das Augenlicht, das Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. All diese Faktoren, wenn eines davon fehlt, kann man das nicht mehr umsetzen. So soll er denn schreiben. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala er derjenige ist, der es ihm gelehrt hat, dann hat er auch das Recht dazu, zu bestimmen, und er dir auch die Körperteile geben, die du dafür brauchst, dann ist auch derjenige, der bestimmen darf, wozu du es benutzen sollst und musst. So soll er denn schreiben und diktieren soll der Schuldner. So soll er denn schreiben und diktieren soll der Schuldner. Was heißt, so soll er schreiben? Er muss sogar schreiben, derjenige, der schreiben kann, muss schreiben, wenn es keinen anderen Schreiber gibt. Wenn er der Einzige ist, der schreiben kann, ist er verpflichtet, dass er schreibt. Ansonsten muss irgendjemand anderes schreiben. Und diktieren soll der Schuldner, also derjenige, der die Schuld auf sich nimmt. Derjenige, der die Schuld auf sich nimmt. Und das hat auch unter anderem den Sinn, dass derjenige, der die Schulden hat, aufschreibt oder die Geldschuld auf sich nimmt, weil er das sozusagen, dass er diktiert, ist ein Geständnis von ihm. Er sagt ja, ich schulde der Person so und so viel Geld. Dann ist es ein Geständnis von ihm. Und er soll Allah, seinen Herrn, fürchten und nichts davon schmälern. Und er soll eben nicht den Schreiber dazu führen, dass er etwas anderes aufschreibt als die Wahrheit. Also weniger aufschreiben oder etwas anderes aufschreiben. Und wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachverwalter es gerecht diktieren. Wenn aber der Schuldner töricht, was heißt töricht? Schwachsinnig ist, geisteskrank ist zum Beispiel. Oder Safih kann auch ein Kleinkind sein, das noch nicht erwachsen ist, ja. Also auf jeden Fall jemand, der nicht selbst handeln kann. Wenn jemand töricht ist und eben nicht mit Geld umgehen kann, und das ist auch ein Zeichen von Safih, also jemand, bei dem es keinen Unterschied macht, ob du ihm sagst 10 oder 100 Euro, und er kann nicht darunter unterscheiden, weil er eben noch nicht reif ist oder weil er eben krank ist, so eine Person darf nicht diktieren. So eine Person darf nicht diktieren. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, schwach ist, weil er nicht diktieren kann, Allahu a'lam, zum Beispiel könnte sein Altersschwäche, oder unfähig aus irgendeinem anderen Grund, weil er taubstumm ist zum Beispiel, selbst zu diktieren, so soll sein Sachverwalter, ein Wali ist ein Sachverwalter, oder der Verantwortliche für ihn. Für ein Kind wäre das der Vater. Aber warum sollte ein Kind eine Geldschuld auf sich nehmen? Ganz einfach, es kann sein zum Beispiel, dass ein Vater dir sein Kind anvertraut. Ein Vater dir sein Kind anvertraut. Und auf der Reise passiert, dass ihr kein Geld mehr habt oder sein Geld ausgegangen ist, das sein Vater ihm mitgegeben hat. Und dann machst du Schulden im Namen dieses Kindes. Nicht für dich Schulden, weil du warum sollst du Geld für ihn bezahlen. Und du machst Schulden für ihn. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum ein Kind Schulden auf sich nimmt. Und das Kind macht es nicht selbst, sondern macht es eben noch seinen Vormund, macht das eben sein Wali. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachverwalter erst gerecht diktieren und eben niemals Verwandtschaft vorziehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass wir gerecht handeln sollen, auch wenn es um einen nahestehenden Verwandten geht. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Und zwei Männer von euch, nach einer Ansicht, müssen es freie Muslime sein. Das sind sogar die Mehrheit der Gelehrten. Sie sagen, es müssen zwei freie Männer sein. frei, gemeint Gegenteil von Sklaven, nicht versklavt. Weil im Vers Allah subhanahu wa ta'ala der Begründung ist, warum haben sie gesagt, es müssen zwei freie Männer sein? Wo steht hier, dass es zwei freie Männer sind? Sie haben gesagt, ganz einfach, Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, wen spricht er denn an? Er spricht Leute an, die handeln, kaufen und verkaufen. Kann ein Sklave kaufen und verkaufen? Oder eine Sklavin? Nein. Denn ein Sklave und eine Sklavin besitzen nichts. Sie sind besetzt von ihrem Herrn. Und es gibt nur einen Fall, also natürlich, er kann kaufen für seinen Herrn. Wenn sein Herr ihn geschickt hat, dass er etwas kauft, dann kann er es machen, aber ansonsten nicht. Deswegen haben sie gesagt, der ganze Vers geht für freie Menschen. Und deswegen müssen auch die Zeugen frei sein. Auf jeden Fall, die Antwort auf diese Ansicht ist offensichtlich. Die Antwort ist offensichtlich, es geht nicht um das Kaufen und Kaufen beim Bezeugen, sondern beim Bezeugen geht es um das Bezeugen. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala hier, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, und nehmt zwei Männer unter euch zu Zeugen, hat keinen Unterschied gemacht zwischen einem Sklaven und einem Nicht-Sklaven, einem freien Menschen. Das ist der eine Beweis dafür, dass auch ein Sklave zeugen darf und eine Sklavin zeugen dürfen. Und des Weiteren, beim Bezeugen ist es unerheblich, ob es um Menschen geht, die frei sind oder nicht. Das spielt nicht die Rolle, sondern was die Rolle spielt, ist die Vertrauenswürdigkeit, al-Adala. Das spielt eine Rolle. Ist die Person glaubwürdig, vertrauenswürdig. Und das hängt nicht ab davon, ob er frei ist oder nicht frei ist. Insofern dürfen auch Sklaven, und Allah weiß ab im besten Bescheid, dürfen auch bei solchen Geschäften Zeugnis ablegen. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Muslim und bei Abu Dawud und bei Malik in seinem Muwatta und bei Ahmad in seinem Musnad und auch bei Tirmidhi und auch bei Al-Jami' al-Saghir von As-Suyuti, er sagte: Khayru ash-shuhudi man adda shahadatahu qabla an yas'alaha. Er sagte, die besten Zeugen sind diejenigen, die ihre Zeugnisse ablegen, noch bevor sie danach gefragt werden. Die besten Zeugen sind diejenigen, die ihr Zeugnis ablegen, noch bevor sie danach gefragt werden. Und das ist selbstverständlich, denn die Zeugen, wenn sie die Wahrheit kennen und etwas Wahres bezeugen können, wozu führt das? Führt zu Gerechtigkeit. Es führt dazu, dass die Wahrheit aufgedeckt wird vor Gericht und so ähnlich. Ja? Deswegen ist es eine lobenswerte Sache. Na. Aber ist es Pflicht, zwei Zeugen zu nehmen? Darunter gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Manche haben gesagt, dass es Pflicht ist, aufgrund der offensichtlichen Bedeutung des Verses. Und manche haben gesagt, nicht. Warum, werden wir inshallah gleich sehen. Na. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein. Und wenn es keine zwei Männer sein können, denn auf der Reise kann es sein, dass eben, also vielleicht kommt es mal vor, dass eben nicht genug Männer da sind, die imstande sind zu bezeugen. Und wir wissen, dass es Gründe gibt, vielleicht gibt es genug Männer, aber wir wissen, dass es Gründe gibt, die dazu führen, dass man das Zeugnis von einem Menschen nicht annimmt. Wie zum Beispiel eine große Sünde, wenn jemand große Sünden begeht, oder offensichtlich einfach Sünden begeht und es ihm egal ist, dann wird sein Zeugnis verfallen. Also er wird unglaubwürdig. Er wird unglaubwürdig. Oder jemand, der auf kleinen Sünden beharrt, sein Zeugnis ist unglaubwürdig. Man glaubt ihm nicht mehr. Denn wenn einer Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet, warum sollte er dann die Menschen fürchten? Allah wird nicht fürchten, warum sollte er die Menschen nicht fürchten? Na, auf jeden Fall. Dann soll es ein Mann und zwei Frauen sein. Bei den Mehrheit der Gelehrten, auch wenn wir keinen Fiqh machen wollen jetzt, aber wollen wir ansprechen, bei der Mehrheit der Gelehrten, sie haben auch einen Beweis dafür aus der Sunna, gilt ein Schwur wie ein zweiter Mann. Also, sie sagen, wenn es nur einen Mann gibt und ein anderer, Entschuldigung, und er selbst schwört noch dazu, dann reicht es aus. Wenn er selbst bezeugt und noch dazu schwört, dann ist es so, als wären es zwei Männer gewesen. Bei der Mehrheit der Gelehrten, weil es dafür auch einen Beweis gibt aus der Sunna. Aber das ist nicht unser Thema. dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein. Und Frauen haben allgemein gesehen nicht so ein starkes Gedächtnis wie die Männer. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala das Zeugnis eines Mannes doppelt so viel Wert gemacht hier wie Zeugnis einer Frau. Und Frauen sind in solchen Angelegenheiten weniger vertraut. Was allerdings religiöse Angelegenheiten angeht, wie Fatwa oder das Überliefern, also Riwaya, da ist das Zeugnis eines Mannes genauso viel wert wie das Zeugnis einer Frau. Und der Beweis dafür ist oder sind die zahlreichen Hadithe, die auch von Frauen überliefert worden sind. Besonders natürlich die Mutter der Gläubigen, unter ihnen führend die Aisha radiallahu anha wa ardaha. Und ein Hinweis im Vers, dass der Vers beinhaltet einen Hinweis, dass Frauen alleine nicht als Zeugnis fürs Zeugen genügen. In diesem Vers ist ein Hinweis darauf, dass Frauen alleine als Zeugen nicht ausreichen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und bringt zwei Männer von euch als Zeugen, wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein. Wenn er Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass allgemein für einen Mann zwei Frauen als Ersatz aufkommen können, hätte er das einfach so gesagt. Hat er gesagt, und wenn ein Mann fehlt oder zwei Männer fehlt, dann immer statt einem Mann zwei Frauen. Aber hat er nicht gesagt, sondern dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein. Und das weist darauf hin, dass immer ein Mann darunter sein muss. Mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid. Mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid. Natürlich, weil es geht ja um, dass man diesen Zeugen auch vertraut. Geht auch um Zeugen vertraut. Und dass man, was heißt mit denen als Zeugen zufrieden seid? Das heißt, mit deren Religion ihr zufrieden seid. Das sind gläubige Menschen. Und sie sind aufrichtig. Und sie sind aufrichtig und lügen nicht. Begehen keine schweren Sünden. Damit, wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Das in der Lesart der Mehrheit und der Lesart von Hamza, in tadilla ihdahuma, dann ist einfach ein neuer Satz, wenn eine von beiden sich irrt, dann erinnere die eine die andere. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn ein Zeuge vergisst und er erinnert wird und er dann sagt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder daran und davon überzeugt ist und nicht zweifelt, dann, dass sein Zeugnis zweifellos anerkannt wird und richtig ist. Das ist also ein Beweis dafür, dass wenn jemand vergessen hat, ein Zeugnis, und er wird daran erinnert, denn was ist es ja menschlich, dann gilt sein Zeugnis immer noch und man sagt nicht irgendwie, dass es nicht mehr sicher oder ähnliches. Und das Irren, mit Irren ist gemeint, dass sich eine zum Beispiel, dass eine vergisst oder einen Fehler macht, weil sie eben zum Beispiel nicht in solchen Sachen besonders bewandert ist. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie ausfordern. Wenn es Pflicht ist, darf dann der Zeuge auch kein Geld nehmen. Wenn es Pflicht ist, diese Schulden aufzuschreiben, dann darf der Schreiber kein Geld dafür nehmen. Also wir haben gesagt, wenn verschiedene Schreiber anwesend sind, dann ist es einfach eine Kollektivpflicht. Einer von ihnen muss schreiben. Aber wenn nur einer da ist, darf er auch kein Geld dafür nehmen. Wenn sie aufgefordert werden, also aufgefordert werden zu kommen. Und dieser Vers ist ein Hinweis darauf, dass der Richter die Zeugen zu sich bestellen darf, beziehungsweise kann. Und dass eben nicht der Richter zu den Zeugen hingehen muss. Denn von ihnen wird verlangt, das Zeugnis abzulegen. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden, das heißt auszusagen und zu kommen, um das Zeugnis auszusagen. Und wenn man nicht gerufen wird als Zeuge, braucht man nicht auszusagen. Und wenn man nicht gerufen wird als Zeuge, braucht man nicht auszusagen. Aber wenn man gerufen wird, darf man die Aussage nicht verweigern. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt, seien es kleine oder große Beträge, mit seiner vereinbarten Frist aufzuschreiben. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es Pflicht ist, die alles, was Schulden angeht, aufzuschreiben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte klar und deutlich, seien es kleine oder große Beträge. Mit seiner vereinbarten Frist aufzuschreiben. Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis. Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt. Denn wie oft passiert es, dass man Sachen ausmacht und man sagt, man vertraut einem und was weiß ich, und nach einer bestimmten Zeit vergisst man, war es so und so viel oder war es so und so viel oder wie viel Zeit hat es mir gegeben und so weiter und so fort. Und sobald da Zweifel auftreten, kann es zu Zwietracht führen. Und deswegen sollte man nicht abgeneigt sein, wie Allah sagte, solche Sachen aufzuschreiben. Es sei denn, Allah sagt, es sei denn, es ist ein sofortiger Handel. Es sei denn, es ist ein sofortiger Handel. Und diese Ausnahme, die Allah hier gemacht hat, in Wirklichkeit, sie hat mit den Worten vorher nichts zu tun. In Wirklichkeit, sie hat, es ist keine Ausnahme in dem Sinne. Das nennt man vor allem istithna munqati'. Also es ist eine Ausnahme, die aber nichts zu tun hat mit den Worten vorher. Es sei denn, das heißt, es sei denn, ihr wollt einen Handel, es gibt eine Situation, in der ihr solche Geschäfte, Handelsgeschäfte nicht aufschreiben müsst, aber es sind keine Schulden, sondern Allah sagt, es ist ein sofortiger Handel. Tijaratan hadira. Und ein sofortiger Handel, gemeint ist damit, man gibt Geld und bekommt die Ware sofort. In solch einem Fall braucht man nicht aufzuschreiben und auch keine Zeugen zu nehmen. Es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen Verkauf abschließt. Auch da wieder das Gleiche. Besser ist es, dass man es macht. Und nach manchen Gelehrten ist es eine Pflicht, dass man Zeugen nimmt. Gerade wenn es um größere Sachen geht, wie ein Garten oder ein Grundstück oder ähnliches, dann soll man es, und andere haben gesagt, mandub, also man sollte es tun, auf jeden Fall. Denn man macht es, damit man Zwietracht vermeidet. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen. Wie könnte ein Schreiber oder ein Zeuge zu Schaden kommen? Indem man ihn zu einem ungünstigen Zeitpunkt ruft und von ihm verlangt, aufzuschreiben oder Zeugnis abzulegen. Und wenn man es trotzdem tut und von ihm das verlangt, so ist es für ihn keine Pflicht zu erscheinen. Zum Beispiel, dass man von ihm verlangt, zu einem sehr entfernten Ort zu kommen. Zu einer ganz anderen Stadt, weit weg. Oder, dass man von ihm verlangt und ihm droht, wenn er nicht aufschreibt oder nicht Zeugnis ablegt, dann wird man ihm irgendetwas antun, ihm schaden. Oder wenn man von ihm verlangen würde, Falschzeugnis abzulegen, wenn ihm verlangen würde, Falschzeugnis abzulegen oder ähnliches. Na. Und kein Schreiber soll zu Schaden kommen. Wenn ihr es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch. Und Frevel, haben wir gesagt, Fusuq, bedeutet, dass man aus der Gehorsamkeit austritt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers gesagt, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. Er hat das Wort Frevel unbestimmt gelassen. Warum? Das heißt, unbestimmt gemeint ist hier, der Vers sagt nicht aus, wie schlimm es tatsächlich ist. Denn es gibt verschiedene Formen von Frevel. Es gibt große Formen von Frevel. Das ist Kuffer. Und es gibt weniger große Formen von Frevel. Große Sünden, dann gibt es, und so weiter und so fort. Gibt es verschiedene Formen des Frevels. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es unbestimmt gelassen. Warum? Weil es auf die Schwere oder darauf ankommt, wie schlimm es ist, die und die Aussage oder die und die ein bestimmtes Zeugnis abzulegen. Es kommt auf die Situation an. Jemand, der falsch Zeugnis ablegt bei einer kleinen Angelegenheit, ist nicht so wie jemand, der zum Beispiel ein Falschzeugnis ablegt, wenn es um etwas Größeres geht, wie ein Grundstück oder ähnliches. Und deswegen ist auch, je nachdem, der Frevel unterschiedlich schlimm. Wenn es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch. Und fürchtet Allah. Und auch in dem Vers ist auch ein Hinweis darauf, dass die Sünden von uns aus geschehen. Dass die Sünden den Menschen zugeschrieben werden. Und das Gute Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird. Und fürchtet Allah. Und Allah lehrt euch. Wattaqullah. Und fürchtet Allah. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Und Allah wird euch lehren. Wie fürchtet man Allah? Indem man sich an das da hält, was Allah in diesem Vers, edlen Vers gesagt hat. Und indem man Taqwa hat, Gottesfurcht hat. Und Allah lehrt euch. Dieser Vers ist edel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat hier die Gottesfurcht verbunden, vereint mit dem Wissen. Und er hat versprochen, denjenigen Menschen, die Allah fürchten, dass er sie belehren wird. Dass er ihnen Wissen geben wird über seine eigene Religion. Allah subhanahu wa ta'ala lehrt ihnen dann, was sie wissen müssen und noch mehr. Allah subhanahu wa ta'ala hat dies in mehr als einem Vers gesagt und klar gemacht, dass er denjenigen, der ihn fürchtet, Wissen schenken wird, von sich aus. Und es stimmt wunderbar überein mit anderen Versen. Allah sagt es zum Beispiel, إِن تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا إِن تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Wenn ihr Allah fürchtet, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا wird er euch eine Unterscheidungsgewalt geben. Er wird euch die Kraft geben, dass ihr unterscheiden könnt von Richtigem und von Falschem. Das sagt er in Surat Al-Anfal, Vers 29. Und wenn ihr Allah fürchtet, dann wird er euch die Möglichkeit geben, zu unterscheiden zwischen Gutem und Schlechtem, zwischen Richtigem und Falschem. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch weiterhin, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء Er sagte subhanahu wa ta'ala auf der Seite 437, Sura 35, Vers 28, diejenigen, die fürchten Allah wirklich von seinen Dienern, die gelehrt sind. Oder anders ausgedrückt, die Gelehrten sind es von Allahs Dienern, die Allah wirklich fürchten. Die Allah wirklich fürchten. Und das ist ein Beweis dafür, dass man, wie wir in der heutigen Khutba gehört haben, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nur fürchten kann, wenn man auch Wissen hat. Und dass diejenigen, von denen wir, oder dass die Gelehrten diejenigen sind, die wirklich die gottesfürchtigen Menschen sind. Und man Allah nicht fürchten kann, indem man einfach sich von seiner Religion abwendet oder sich oder seine Religion gar nicht lernt oder lehrt oder und unwissend ist, dann kann man gar nicht zu den gottesfürchtigen Menschen gehören. Denn wie will man denn darauf achten, dass man in seinem Leben, egal was man tut, redet, handelt, dass man immer Sachen tut, die halal sind, wenn man gar nicht weiß, was halal und was haram ist. Und bei vielen Menschen, sie denken, dass haram ist das, was sie wissen eben. Sie denken, dass haram ist das, was sie wissen. Das ist ja auch das Problem. Es gibt sehr viele Sachen, die man eben nicht weiß und die man reinfallen kann. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht demjenigen, der ihm fürchtet, dass er ihm lehren wird. Und Allah weiß über alles Bescheid. Wenn Allah sagt, fürchtet Allah und Allah lehrt euch, das heißt etwas von seinem Wissen, und Allah weiß über alles Bescheid, Wallahu bi kulli shay'in alim, das weist darauf hin, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns lehren wird und er gelehrt hat, nur ein Teil dessen ist, was Allah subhanahu wa ta'ala weiß, denn Allah weiß über alles Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im Vers 283, und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Und wenn dann einer von euch dem anderen etwas anvertraut, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute Pfand wieder aushändigen. Und der soll Allah seinen Herrn fürchten. Diese Aussage Allahs, wo in kuntum ala safar, und wenn ihr auf einer Reise seid, ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit, dass man Pfänder nehmen darf, Empfang nehmen darf. Sondern das ist allgemein der Fall. Denn im Allgemeinen, wann ist kein Schreiber vorhanden? Wenn man auf einer Reise ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, besonders damals, größer gewesen als heute. Mitten in der Wüste irgendwo will man etwas ausleihen. Wie soll man dann jetzt jemandem garantieren? Man nimmt Pfänder, wenn es möglich ist. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keine Schreiber findet, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Jetzt nur, damit man versteht. Das ist meistens der Fall. Auf Arabisch heißt es Kharaja Makhraj al-Ghalib, für die Arabisch verstehen. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann kann man Pfänder empfangen nehmen. Ja, heißt es, wenn man auf einer Reise ist und es gibt Schreiber, dann darf man keine Pfänder nehmen? Nein, das eine hat dem anderen nichts zu tun. Ja? Oder heißt es, wenn man nicht auf einer Reise ist, also man ist in der Stadt sesshaft und es gibt keinen Schreiber, darf man dann keine Pfänder? Nein, Pfänder an sich sind halal. Pfänder zu nehmen, an sich ist eine Sache im Fiqh ausführlich besprochen. Es gibt extra Kapitel dafür über die Pfänder. Und deswegen, es ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit, dass keine Schreiber da sind oder man auf einer Reise ist. Und genauso, nicht nur hier ist kein Schreiber, also das heißt nicht nur, wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, sondern auch vielleicht gibt es einen Schreiber, aber es gibt kein Schreibmaterial. Ja, kann ja auch der Fall sein. Dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Und diese Pfänder, Farihan und Maqbuda, Rihan, auf Arabisch heißt Pfand, Rihan, dieses Fa heißt Dan, ja, also deswegen Rihan, das ist Pfand, ein Pfand, und im Plural heißt es hier Pfänder. Warum? Weil in der anderen Lesart von Ibn Kathir und Abu Amr heißt es Ruhun. Faruhun und Maqbuda, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Dann ist es wunderbar mit der Übersetzung. Eigentlich nach der Lesart der meisten müsste es eigentlich heißen, dann soll ein Pfand in Empfang genommen werden. Na, und das weist darauf hin, dass es ein Pfand sein kann und es auch mehrere Pfänder sein können. Dass es ein Pfand sein kann und es auch mehrere Pfänder sein können. Na. Und Pfand, jeder weiß natürlich allgemein Pfand, und kein Fiqh machen Unterricht, aber es gemeint ist einfach hier, dass derjenige, der Geld verleihen möchte, möchte irgendeine Garantie haben, dass er auch sein Geld eines Tages wieder zurückbekommt. Und die andere Person, der hat zum Beispiel kein flüssiges Geld bei sich, damals Gold oder etwas anderes, sondern hat meinetwegen sein Reittier oder vielleicht etwas anderes, dann seinen Sklaven, sage absichtlich nicht seine Sklavin, sondern nur seinen Sklaven, dürfte er ausleihen als Pfand. Und das könnte er machen, und das wäre dann eine Garantie für denjenigen, der Geld geliehen hat, dass er auch sein Geld zurückbekommt. Wenn nicht, dann kann er seinen Pfand verkaufen und dann hat er sein Geld wieder. Dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Nach der Aussage der Mehrheit der Gelehrten, außer Imam Malik, rahimahullah, muss das Pfand in Empfang genommen worden sein. Weil ich könnte ausmachen mit demjenigen, dem ich etwas ausleihe, dein Pfand, also dass du auch wirklich dein Geld zurückbekommst, ist mein Haus zum Beispiel. Aber mein Haus ist ja irgendwo in meiner Heimstadt. Und ich bin ja auf der Reise jetzt gerade. Ne? Und nach der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten muss es in Empfang genommen werden worden sein. Das heißt, so etwas ist gar nicht möglich. So etwas sein, was er direkt in die Hand bekommt als Garantie. Ja, meinte wegen Kaufvertrag oder Allah, ich weiß nicht, wie man das genau machen kann. Auf jeden Fall, eine Uhr wäre möglich, ein wertvoller Gegenstand, den man ihm direkt aushändigt. Na, die andere Ansicht ist eben, dass es nicht sein muss. Und wallahu alam, ein Beweis dafür ist, dass es nicht sein muss, oder ein Hinweis darauf ist, dass die Idee des Pfandes ist dadurch schon umgesetzt worden, wenn es zum Beispiel Zeugen gibt, die bezeugen, dass er das angenommen hat als Pfand. Dass er das angenommen hat als Pfand. Auch wenn er es nicht direkt in Empfang genommen hat. Und wenn dann einer von euch dem anderen etwas anvertraut, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute Pfand wieder aushändigen. Wenn dann einer von euch dem anderen etwas anvertraut, wenn es also Vertrauen gibt, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute Pfand wieder aushändigen. Wenn also wenn es Vertrauen gibt zwischen dem Geldgeber oder dem Schuldner und dem anderen Vertrauen gibt, dann braucht man kein Pfand. Dann braucht man kein Pfand und es reicht, wenn man einander vertraut. Und dieser Vers ist ein Beweis für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass das ganze Aufschreiben von Schulden keine Pflicht ist, haben sie gesagt. Dass es keine Pflicht ist, haben sie gesagt. Und sie haben gesagt, denn wenn es eine Pflicht wäre, hätte Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht ihnen gesagt, dass sie es nicht aufschreiben müssen. Trotzdem, die richtigere Ansicht, wallahu a'lam, wie Ash-Shawkani rahimahullah gesagt hat, ist, dass das Aufschreiben von Schulden eine Pflicht ist. Und diese Ausnahme, die Allah gemacht hat, gilt genau in der Situation, wo Allah sie gemacht hat. Und zwar, wenn es Vertrauen gibt. Wenn man einander vertraut, dann braucht man die Schulden nicht aufzuschreiben. Ist es aber besser, denn man vergisst. Und man ist sicher auf dem sichereren Weg, auch von Fiqh her. Aber wenn Allah hier eine Ausnahme gemacht und gesagt hat, wenn man einander vertraut, dann sagen wir, wenn man einander vertraut, braucht man nicht aufschreiben. Aber wenn man einander nicht vertraut, dann muss man es aufschreiben. Warum sollte es dann keine Pflicht mehr sein? Die offensichtliche Bedeutung der Verse ist, dass es eben Pflicht ist, solange man sich nicht vertraut, heißt nicht, dass man misstrauisch ist, aber man kennt sich nicht einfach. Wie soll man dann jemandem einfach dann sein Geld anvertrauen? Ja. Dann ist es eben keine Pflicht, es aufzuschreiben oder Zeugen zu nehmen. Na. Und er soll Allah seinen Herrn fürchten und verheimlicht kein Zeugnis. Und Allah soll seinen Herrn fürchten und verheimlicht kein Zeugnis, denn ein Zeugnis zu verheimlichen und das nicht zu sagen, kommt einer Falschaussage oder einer Falschzeugnisaussage nahe. Eine Falschzeugnisaussage nahe. Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft. Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft. Und das weist darauf hin, dass die Sünden beim Herzen beginnen. Und Allah weiß über alles Bescheid, was ihr tut. Und Allah weiß über das, was ihr teilt, Bescheid, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen braucht niemand versuchen, Hiyal anzuwenden. Hiyal, also irgendwelche Tricks, um das Gesetz zu umgehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist demjenigen, der so das auf der Hut. Und spätestens am Tag der Auferstehung wird das, was er verheimlicht hat, offenkundig werden. Und dann wird er es bereuen, dass er es nicht im Diesseits schon unterlassen hat. Denn am Tag der Auferstehung wird es dann nicht mehr möglich sein, dass er sich entschuldigt. Und am Tag der Auferstehung wird dann gehandelt werden mit guten Taten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen, dass unsere guten Taten, die wir in diesem Leben leisten, uns am Tag der Auferstehung weggenommen werden. Also du betest die ganze Zeit und dann sagt man dir irgendwann mal, das was du gemacht hast, das nützt dir nichts, denn deine guten Taten hast du jemandem anderes zu geben, denn du hast ihm bestimmte Rechte weggenommen. Und Allah alleine weiß, wie schlimm es ist, und das ist eine Sache, mit der sich die Gerichte beschäftigen, dass manche Leute von anderen ganze Grundstücke stehlen oder ganze Eigentümer einfach stehlen und Sachen fälschen, nur damit sie in diesem Leben etwas für sich gewinnen. In Wirklichkeit haben sie etwas für sich verloren. Und nur Allah weiß wirklich in Wirklichkeit ein Grundstück, durch wie viele Gebete wird das ausgeglichen. Und Allah alleine weiß durch ein Gebet und wie viele Rangstufen man erhöht wird bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es ein riesiger Verlust, wenn man auch nur eine einzige gute Tat verliert. Denn für eine gute Tat wird man ewig dafür belohnt werden. Wenn man eine Stufe erhöht wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie wenn man zur Moschee läuft, wird man für jeden Schritt, den macht, eine Stufe erhöht. Und wenn man dann auf Ewigkeit eine Stufe niedriger sein wird, als man hätte sein können, das ist ein unendlich großer Verlust. Das ist ein unendlich großer Verlust, genauso wie unendlich großer Gewinn es wäre, wenn man ihn bekommen hätte. Und Allah weiß am besten Bescheid. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.